Gratuliere, Custom Black and Swiss. Du hast die 200.000 erreicht. Mach weiter, so deine Ziele kommen weiter. Und denk daran, du machst das alles für dich. Und deine Tochter, du bist selbstbewusst, motiviert und versuchst, das Beste zu machen. Absolut spitze. Custom Legends, Mr. Beast, wird sich freuen. Hast du die Challenge von 200.000 erreicht? Hast 200.000 gezählt. Ja, 200.000 gezählt. 200.000 gezählt. Ja, 300.000 gezählt, wird sich freuen. Hast du die Challenge von 200.000 erreicht? Hast 200.000 gezählt. 200.000 erreicht hast. 200.000 gezählt. 200.000 gezählt. Ich lag dir zieh, yeah. Kannst mich sehen, leider. Wird sich freuen. Hast du die Challenge von 200? 1000 erreicht hast. 200.000 gezählt.